nicht 10 Kinder, Alkotruf. 10 Jahre später, Alkotruf. Träume, Wünsche, Fantasie. Was sie wollten, sie kriegen es nie. Keiner schaut zurück. Es ist zu spät. Kindheit, Hoffnung, alles verfehlt. Werbung, Mode, Fernsehshows, lutschten ihre Seelen aus. Spaß nahm ab mit jedem Jahr. Gier nach Geld und Macht jetzt wahr. Keiner schaut zurück. Es ist zu spät. Kindheit, Hoffnung, alles verweht. Jede Generation macht's mit, den Städten aus, Verkauf vom Glück. Vorsicht, Kinder, auf der Hut, erwachsen sein ist Selbstbetrug. Keiner schaut zurück, es ist zu spät. Dankeschön. Lass es nie so weit kommen.